spürst du, wie das Gift durch deine Adern fließt. Spürst du deine Wut und deinen Hass? Bist du wieder müde, deinen Weg zu gehen? Hast du den ganzen Dreck an deinen Schuhen satt? Wo willst du hin? Ein kleiner Laut in deinem Kopf, das muss doch alles nicht sein. Wirf deine Schuhe weg und lauf, das hier ist nicht dein Leben. Wirf die Worte in den Schlund, vergrab den Zorn im Boden. Lauf schnell weg, steh endlich auf, dort drüben liegt der zweite Weg. Haben dich die Höhen stolz und stumpf gemacht? Haben dich die Tiefen schon zermürbt? Haben sich die Steine in dein Fleisch gedrückt? Und sind deine Sinne nicht mehr hier? Wo willst du hin? Es gibt keine rechte Zeit und es gibt keinen Preis zum Leben. Es gibt keine letzte Chance und keinen Teufel, der dich frisst. Es gibt kein Meer, das dich nicht trägt und keinen Plan von Gut und Böse. Es gibt Felder voller Angst und immer einen zweiten Weg. Das muss doch alles nicht sein. Wirf deine Schuhe weg und lauf, das hier ist nicht dein Leben. Wirf die Worte in den Schlund, vergrab den Zorn im Boden. Lauf schnell weg, steh endlich auf, dort drüben liegt der zweite Weg. Es gibt keine rechte Zeit und leider keinen Preis zum Leben. Es gibt keine letzte Chance und keinen Teufel, der dich frisst. Es gibt kein Meer, das dich nicht trägt und keinen Plan von Gut und Böse. Es gibt Felder voller Angst und immer einen zweiten.